Kapitel 25 Konvivialität von Marco de Rieu. Ivan Illich leitet sein Konzept der Konvivialität von einer 1825 erschienenen Schrift von Jean-Anthelme Brillat-Savarin mit dem Titel Die Physiologie des Geschmacks oder Betrachtungen über das höhere Tafelvergnügen ab. Illichs komplexe Reflexionen beschränken sich jedoch keineswegs darauf, an die Bedeutung sozialer Bande zu erinnern. Für Illich bedeutet das Wort Konvivialität nicht Freude oder Unbeschwertheit, es bezieht sich auf eine Gesellschaft, in der heutige Werkzeuge geteilt und von allen ganzheitlich genutzt werden können, ohne sich auf ein Expertengremium zu stützen, das die besagten Werkzeuge kontrolliert. Illichs Überlegungen zur Konvivialität beruhen auf einer Erkenntnis, zu der uns das industrielle Wachstum zwingt. Dass es bestimmte Schwellen des Wohlbefindens gibt, die nicht überschritten werden können. Sobald Institutionen im Bereich von Medizin, Bildung oder Wirtschaft über eine bestimmte Größe hinauswachsen, verändern sich die Ziele, denen sie sich ursprünglich widmen sollten. Und die Institutionen werden zu einer Bedrohung für die Gesellschaft. Für Illich ist Konvivialität das Gegenteil der industriellen Produktivität. In Wirklichkeit lässt die scheinbare Freiheit, die das Wachstum der industriellen Produktion verspricht, die Menschheit verarmen und setzt neuen Möglichkeiten Grenzen. Industrielle Werkzeuge schaffen oft sogar ein radikales Monopol, wie Illich sagt. Dieses Monopol bezieht sich nicht auf Alternativen innerhalb einer bestimmten Kategorie, sondern auf die Tatsache, dass die Bereitstellung von industriell produzierten Waren und Dienstleistungen den Menschen die Freiheit nimmt, Waren selbst herzustellen oder das, was sie brauchen, außerhalb des Marktes zu tauschen oder zu teilen. Sobald unsere Bedürfnisse in Waren verwandelt werden, schaffen neue Waren neue Bedürfnisse. Siehe Kommerzialisierung. Das Wohlbefinden wächst also nicht mit einem unverhältnismäßigen Anwachsen der Produktion, sondern durch ein vernünftiges Gleichgewicht zwischen Gütern und Waren, was eine Synergie zwischen Gebrauchswert und Tauschwert zulässt. Mit dieser Argumentation unterscheidet sich Illichs Beitrag vom traditionellen ökologischen Denken, das sich hauptsächlich auf die Umweltfolgen der Produktion konzentriert. Denn, wie Illich hervorhebt, auch mit ökoeffizienten Produkten erzeugt die Wohlstandsgesellschaft mit ihrem radikalen Monopol eine Lähmung der Menschen und zerstört ihre Autonomie. Dieses radikale Monopol würde den Hochgeschwindigkeitsverkehr begleiten, selbst wenn die Motoren mit Sonnenlicht angetrieben und die Fahrzeuge aus Luft bestehen würden. Illich 1978, Seite 73. Deshalb gilt in einem sozialen Sinn, nicht nur unter ökologischen Gesichtspunkten, dass die von der Gesellschaft geschaffenen Werkzeuge nicht dafür geeignet sind, die gesellschaftliche Nachhaltigkeit zu fördern. Die ungehemmte Industrialisierung produziert Werkzeuge, die scheinbar unverzichtbar sind, die aber in erster Linie die individuelle Autonomie entwerten und Menschen in die wachsende Abhängigkeit von Waren zwingen, für die sie immer mehr arbeiten müssen. Das Ergebnis, so Illich, ist, dass die Wachstumsrate der Frustration die Produktionsrate übertrifft, was eine Modernisierung der Armut zur Folge hat. Ohne konviviale Werkzeuge ist für Illich die Verwirklichung von Autonomie, verstanden als die Macht, die Verwendung von Ressourcen zu kontrollieren und die eigenen Bedürfnisse zu erfüllen, nicht möglich. Hier findet sich eine Verbindung zum Thema der Entfremdung bei Marx. Die Entfremdung, die Illich beschreibt, hängt jedoch nicht mit dem Besitz von Produktionsmitteln zusammen. Sie ist keine Frage von Eigentum und Umverteilung, sondern von der inhärenten Logik, die dem Werkzeug innewohnt. Bestimmte Werkzeuge sind laut Illich inhärent destruktiv, ganz gleich, wer sie besitzt und benutzt. Illich zufolge sind manche Werkzeuge darauf angelegt, neue Nachfrage und neue Formen von Sklaverei zu produzieren, um die Industriegesellschaft mit einer intensiven Marktwirtschaft unverzichtbar zu machen. Auf der anderen Seite ist ein Werkzeug konvivial, wenn es ohne Schwierigkeit benutzt und für einen durch das Individuum bestimmten Zweck angepasst werden kann und wenn es eine größere Freiheit, Autonomie und menschliche Kreativität zur Folge hat. Als Beispiele für nicht konviviale Werkzeuge führt Illich die Fernstraßennetze, Flugzeuge, Tagebauminen und die Schule an, hingegen sind das Fahrrad, die Nähmaschine, das Telefon und das Rundfunkgerät konvivial. Aber bei anderen Geräten ist die Konvivialität schwerer festzustellen. Man denke nur an den Computer und das Internet. Dürfen sie nach Illich als konvivial gelten? In seinem Buch Selbstbegrenzung, eine politische Kritik der Technik, 1975, bezeichnet Illich Computer, Informationstechnologien und das, was man allgemein als die digitale Zivilisation und Kybernetik bezeichnet, als kontrovers. Auch in anderen Essays überlegt der Autor, ob der Computer entkörperliches Denken fördere. Mit Nachdruck verspricht er von seiner Befürchtung, dass Menschen in ihrem Denken und Sprechen immer stärker von Computern abhängig werden, so wie wir von Autos abhängig geworden sind. In seinem Buch Entschulung der Gesellschaft bezeichnet Illich Computernetzwerke und die Möglichkeit, mit Gleichaltrigen und Gleichgesinnten in derselben Stadt oder auch in fernen Ländern in Kontakt zu treten, als alternative Möglichkeit der Begegnung, des Aufbaus und der Pflege sozialer Beziehungen und des Lernens im Gegensatz zu traditionellen Formen des normierten Schulwesens. Illich 1972. Aus diesem Grund erklärt Michael Slattery, der die Website Convivial Tools betreibt, Illich sei ein Vorläufer der digitalen Revolution gewesen. Er erinnert sich, wie der Computeringenieur Lee Felsenstein, beteiligt an der Entwicklung des Osborne One, des ersten industriell produzierten Laptops, Illichs Text gelesen und seinen Computer als konviviales Werkzeug eingestuft hatte. Dem steht entgegen, dass man bei kritischer Betrachtung unserer veränderten Wahrnehmung von Geschwindigkeit, Zeit und Bild und dem Wandel des Werts von persönlichen Beziehungen wohl kaum behaupten kann, Illich nehme eine ähnliche Position ein wie die enthusiastischen Befürworter der vernetzten Gesellschaft. Auf jeden Fall zeigt die Debatte, dass Illichs Definition des Konvivialen eine gewisse Unsicherheit und Mehrdeutigkeit aufweist. Natürlich spricht Illich ausdrücklich von der Struktur des Werkzeugs und nicht von der Struktur des Individuellen und der Gemeinschaft. Mit einer allzu starren Trennung zwischen konvivialen und nicht konvivialen Werkzeugen läuft man jedoch Gefahr, zwei wesentliche Aspekte seines Denkens aus den Augen zu verlieren. Der erste lautet, dass technische Werkzeuge nicht in einem Vakuum existieren, sondern in ein Netzwerk von Sozial- und Geschlechterbeziehungen eingebettet sind. Illich stellt offenbar die Struktur des Dings an erster Stelle, also über die Struktur der Beziehungen. In gewisser Hinsicht war es eine bestimmte Beziehungsstruktur, die zur Erfindung der ersten Feuerwaffen, des Autos, des Düsenjets und der Atombombe führte. Andererseits kann sich die Verwendung eines jeden Werkzeugs, auch eines scheinbar konvivialen, in der Struktur einer nicht konvivialen Beziehung gegen die Autonomie und Wahlfreiheit von Männern, Frauen und Kindern richten. Jedes Werkzeug fügt sich also in einen bestimmten Bereich sozialer Verhältnisse und Geschlechterbeziehungen und drückt bis zu einem gewissen Grad die Struktur dieser Beziehungen aus. Daher bestimmen die Struktur der sozialen Beziehungen und die Struktur des Werkzeugs einander und entwickeln sich zirkulär und nicht zielgerichtet. Dies führt uns zur zweiten Überlegung. Manche Werkzeuge, darunter vermutlich auch das Internet, scheinen in eine Grauzone zu fallen. Sie zeigen eine gewisse Formbarkeit und Dynamik und können, je nach Kontext, mehr zu ihrem Gebrauchswert oder mehr zu ihrem Tauschwert tendieren. Wenn die Struktur der sozialen Beziehungen wandelbar ist, kann sich bis zu einem bestimmten Grad auch der konviviale oder nicht konviviale Charakter eines Werkzeugs ändern. Bemerkenswerterweise fordert Valentina Borremont 1979, Seite 4, eine neue Forschungsrichtung zu konvivialen Werkzeugen und zu den kulturellen, sozialen und politischen Bedingungen, die ihren Gebrauchswert rechtfertigen können. Illich hebt mehrfach hervor, es bestehe kein Grund, jedes starke Werkzeug oder jede Form der zentralisierten Produktion aus einer konvivialen Gesellschaft zu verbannen. Es komme vielmehr darauf an, dass die Gesellschaft ein Gleichgewicht zwischen den von ihr produzierten Werkzeugen, um den Bedarf zu decken, für den sie erfunden wurden, und jenen Werkzeugen schafft, die Erfindungsgeist und Selbstverwirklichung fördern. Eine konviviale Erneuerung setzt die Beseitigung des heutigen industriellen Monopols, nicht aber die Beendigung jeglicher industrieller Produktion voraus. Illich 1998, Seite 112. Die konviviale Gesellschaft ist weder unbeweglich noch erstarrt. In einer stagnierenden Gesellschaft ließe sich ebenso schlecht leben wie in der heutigen Gesellschaft des ständigen Wandels. Illich 1998, Seite 116. Der Übergang in eine postindustrielle Gesellschaft bedeutet potenziell die Öffnung für ein Gesellschaftsmodell, in dem Mittel und Wege der Produktion breit gefächert sind und in dem die persönliche Initiative gefördert wird. Die industrielle Produktion ist auf lange Sicht standardisiert, die konviviale Produktion hingegen ermuntert zu persönlicher Kreativität und Innovation auf der Basis von Gemeinschaftsarbeit. Der Übergang von Produktivität zu Konvivialität ist in gewisser Weise der Übergang von ökonomischen Engpässen zu der Spontanität und Extravaganz einer Schenkökonomie. Zweifellos war Ivan Illichs Beitrag zur Konvivialität eine wichtige Grundlage für die Theoretiker der Degrowth-Bewegung, angefangen mit Serge Latouche 2010. Mit Konvivialität schafft er aus Sicht von Degrowth eines seiner zentralen anthropologischen Konstrukte, repräsentiert sie doch den Glauben an die Möglichkeit von Raum für Beziehungen, Anerkennung, Vergnügen und allgemein ein gutes Leben und die verminderte Abhängigkeit von einem Industrie- und Konsumsystem. Ivan Illich hat den Begriff Degrowth allerdings nicht benutzt. Der Gegenpol zu der zunehmenden Modernisierung der Armut besteht seiner Ansicht nach in einer Form der modernen Existenz, die er konviviale Selbstbegrenzung nannte. Es sei eine ganz konkrete politische Entscheidung, wollten wir die Freiheit und den Gebrauch konvivialer Werkzeuge sichern, und sie kommt sehr nah an das heran, was wir heute mit freiwilliger Wachstumsrücknahme oder Degrowth bezeichnen. Den in einer postindustriellen Gesellschaft vorherrschenden Lebensstil, die moderne Subsistenz, in dem es den Menschen gelungen ist, ihre Marktabhängigkeit zu reduzieren, und zwar indem sie durch politische Mittel die soziale Infrastruktur schützen, in der Techniken und Werkzeuge hauptsächlich genutzt werden, um Gebrauchswerte zu erzeugen, die von professionellen Bedürfnisweckern nicht gemessen werden können und unmessbar sind. Illich, 1978, Seite 52.